Denn man muss wissen, wer man ist und wohin man will, um im Kampfe um die Selbsterhaltung dies Ziel zu dauerndem Bestande zu erreichen. Das aber ist es ja, was bis zum heutigen Tage den Sieg des Judentums im Einzelnen wie im Gesamten herbeiführte, dass seine Führer sich ihrer Art und ihres Zieles sowie der zur Vernichtung der gegnerischen Art notwendigen Methoden völlig bewusst waren und sind, so zwar, dass sie ihr Ziel so gut wie erreicht haben. Gelingt dem Arier ein Gleiches seinerseits, dann wird der Sieg, und zwar der dauernde, als der des Erstgeborenen, in jedem Sinne des Wortes ein unaufhaltbarer und endgültiger geworden sein. Reform also und immer wieder Reform ist das Losungswort, das uns leitend voranschweben muss, soll das heutige trostlose Weltbild jemals durch eines ersetzt werden, das uns den arischen Menschen anders darzeigt, denn als den geknechteten, entrechteten, strukturlosen und ohnmächtigen Menschen der Unterschichte, über der sich die jüdische allbeherrschende Beweglichkeit hemmungslos entfalten kann. Denn das eine muss festgehalten werden. Ist der Grundsatz der marxistischen Theorie, die sich unseren Blicken immer deutlicher als Geheimbund-Schwindelwissenschaft zur Vernichtung arischer Weltordnung entpuppt, auch falsch? Dass die bewegenden Kräfte im menschlichen Leben die materiell-wirtschaftlichen seien? Eine Staatsverfassung, in der dank wirtschaftlicher Ohnmacht und Unselbstständigkeit der arische Mensch zu Armut und pekuniärer Abhängigkeit verdammt ist, muss zur Vernichtung des nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch politischen und kulturellen Gesamtlebens hinabführen. Denn da Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Ohnmacht auch die geistige Entartung vom Judentum betrieben wird, was Wunder, dass schon nach einer Generation solchen Gesamtzustandes die Berufe des Geistes, Lehrerschaft, Richterstand, Staatsleitung, Medizin, Kunst und Literatur von den Söhnen der wirtschaftlich Unabhängigen betrieben oder auch beaufsichtigt werden, indes das Ariatum systematisch der untergeordneten Tätigkeit an der zu gestaltenden Materie verfällt, welche dank der Maschine noch obendrein zu völliger Mechanisierung führt, die die Geister derart entlebendigt und lähmt, dass sie, nicht mehr durch wahres Handwerk belebt, zu dauernder Entartung und Vernichtung bestimmt wären. Vergessen wir aber niemals, dass das jüdische Weltziel, Mechanisierung des Fassenden, Organisierung des beweglichen Geistes war und ist, indes das arische Weltziel, Mechanisierung des beweglichen und Organisierung des fassenden Geistes wird heißen müssen, soll nicht arischer Wille zur Befreiungstat, zu Sinn und planlosem Hin- und Hergetriebe, Durcheinander und Wüstenchaos versanden und sich verflüchtigen. Es wird doch unbedingt nötig sein, dass der Leser wenigstens den einleitenden Teil, Gegenüberstellung des Buches Deutscher Geist oder Judentum durchliest, um das Zustandekommen dieser grundlegenden Forderung zu begreifen. Das geradezu tragische aber allen arischen Denkens ist bis zum heutigen Tage darin zu erblicken, dass die trostlos unwirkliche und sekundäre Art der heutigen Führer ebenso wie ihre Anhänger gar nicht dazu befähigt zu erkennen, dass all ihr Zetern und Resonieren nicht einmal den Willen zur Tat der Reform aufbringt, geschweige denn, dass dieser Wille jemals auch nur im schüchternsten Ansatze in die Erscheinung eines Geschehnisses zu treten begänne. Sieht man, wie auf der anderen Seite das Judentum Schritt für Schritt seinem Ziele näher rückt, jeden Tag und jede Stunde tätig im Fördern des zu erreichenden Weltzieles, jene sonderbare Schachpartie Zug um Zug weiterspielend, deren Einzigartigkeit darin besteht, dass kein Gegenspieler da ist, dieweil Individuen wie ganze Völker im Grunde nicht mehr sind als Figuren, die auf diesem Riesenschachbrette wehrlos geschoben werden. Erwägt man dies in seiner ganzen furchtbar verhängnisvollen Tragweite, dann, fürwahr, möchte man wohl an der Zukunft aller arischen Menschheit verzweifeln. Und Verzweiflung, hoffnungslose, zähneknirschende Verzweiflung ist und bleibt das Einzige, was uns im Anblicke dieses Missverhältnisses jüdischer Zielstrebigkeit und arischer Ohnmacht und Tatenlosigkeit übermannt. So muss denn vorerst diese Verzweiflung eine allgemeine und in alle Schichten eindringende werden, auf das aus der niederschmetternden Stauung solches Empfindens jene Stoßkraft geboren werde, durch die der Weg und das Ziel vom Schöpferischen gezeigt, von der verzweifelnden Masse gesehen und verstanden, dann endlich auch wirklich und wahrhaftig beschritten und erreicht werde. Denn wehe dem Volke, das so stumpf, so sehr beschwindelt vom Allbeschwindler, so jämmerlich verblödet und herabgekommen wäre, nicht einmal mehr verzweifeln zu können. Hätte das deutsche Volk in seiner Gesamtheit, wie es heute den entsetzlichen Anschein hat, nicht mehr die Kraft zu tatgebärender Verzweiflung, wahrlich der unabwendliche Untergang dieses einen Volkes und mit und durch ihn der gesamten arischen Menschheit wäre unvermeidbar. So mag denn vorerst das Bild des heutigen Wirtschaftslebens und Staatshaushaltes jene Verzweiflung in uns allen auferwecken, die da die Vorbotin und das Staubecken kommender Befreiungstaten bedeutet.